Erster ein Mann heiratet eine Frau. Sie gefällt ihm nicht mehr. Er findet etwas Schlechtes an ihr. Er schreibt ihr einen Brief. Er schickt sie aus seinem Haus. Zweiter, die Frau geht aus seinem Haus. Sie heiratet einen anderen Mann. Dritter, der zweite Mann mag sie auch nicht. Er schreibt ihr einen Brief. Er schickt sie weg. Oder der zweite Mann stirbt. Vierter, der erste Mann darf sie nicht wieder heiraten. Sie war mit einem anderen Mann. Das ist schlecht vor Gott. Du sollst das Land nicht schlecht machen. Gott gibt dir das Land. Fünfter, ein Mann heiratet neu. Er muss nicht in den Krieg ziehen. Man soll ihm keine Arbeit geben. Er soll ein Jahr zu Hause bleiben. Er soll seine Frau glücklich machen. Sechster, nimm keine Mühle als Pfand. Damit malt man Getreide. Das ist wichtig zum Leben. Siebter, jemand entführt einen Israeliten. Er behandelt ihn schlecht oder verkauft ihn. Dieser Dieb muss sterben. Du sollst das Böse entfernen. Achter, achtet auf die Krankheit Aussatz. Folgt den Regeln der Priester. Gott hat den Priestern Regeln gegeben. Macht alles genau. Neunter, denkt daran, was Gott Mirjam tat. Das war, als ihr aus Ägypten kamt. Zehnter, wenn du jemandem Geld leihst. Geh nicht in sein Haus. Nimm dort nichts als Pfand. Elfter, bleib draußen stehen. Der Mann soll dir das Pfand bringen. Zwölfter, ist der Mann arm? Dann behalte sein Pfand nicht über Nacht. Dreizehnter, gib ihm das Pfand am Abend zurück. Dann kann er in seinem Mantel schlafen. Er wird dich loben, und Gott wird dich gut finden. Vierzehnter, behandle einen armen Arbeiter gut. Er kann aus deinem Volk sein. Oder er kann ein Fremder sein. Er lebt in deinem Land. Fünfzehnter, zahle ihm seinen Lohn am selben Tag. Zahle ihn, bevor die Sonne untergeht. Er ist arm und braucht das Geld. Sonst bittet er Gott um Hilfe. Dann machst du etwas falsch. Sechzehnte, Eltern sollen nicht für ihre Kinder sterben. Kinder sollen nicht für ihre Eltern sterben. Jeder stirbt nur für seine eigene Tat. Siebzehnter, behandle Fremde und Waisen gerecht. Nimm kein Kleid einer Witwe als Pfand. Achtzehnter, denk daran, du warst ein Sklave in Ägypten. Gott hat dich befreit. Darum sage ich dir, TU das 19. Wenn du auf dem Feld erntest, du vergisst eine Gabe. Geh nicht zurück, um sie zu holen. Fremde, Waisen und Witwen sollen sie bekommen. Dann wird Gott dich segnen. 20. Wenn du Oliven erntest, nimm nicht alle Oliven von den Bäumen. Was übrig bleibt, ist für Fremde. Auch für Waisen und Witwen. 21. Wenn du Trauben erntest, nimm nicht alle Trauben. Was übrig bleibt, ist für Fremde. Auch für Waisen und Witwen. 22. Denk daran, du warst ein Sklave in Ägypten. Darum sage ich dir, TU das.